Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 4. Wir setzen die mächtigen Waffen Gottes und keine weltlichen Waffen ein, um menschliche Gedankengebäude zu zerstören. Gott segne dieses Wort. Seine Waffen. In diesem Bibelvers hier lernen wir mehr über seine Waffen, Gottes Waffen. Und Paulus ermahnt hier die Korinther eben, sich nicht in die Irre führen zu lassen von Leuten, die auftauchen da und irgendwelche Lehren oder Sachen den Leuten erzählen oder beibringen wollen für Geld. Aber das mit Jesus Christus überhaupt nichts zu tun hat. Ja, das waren also Leute, die also umhergezogen sind von hier nach da und haben den Leuten irgendwas erzählt, was die Leute hören wollten, aber was mit Christus überhaupt nichts zu tun hatte und sogar Gott im Fleische verneint haben. Und das ist wichtig zu verstehen, dass wir Gottes Waffen haben selber, auch heute als Christen, die Jesus Christus folgen. Und wir tun gut daran. Und eine dieser Waffen ist die Bibel, ja, Gottes Wort, wo wir uns tagtäglich in Gottes Wort aufhalten. Und der Heilige Geist auch als Waffe, der uns hilft, nun wahr und falsch zum Beispiel zu unterscheiden. Vielleicht könnte man sagen, etwas wie ein gesunder Menschenverstand oder sowas, das ist eben auch ein Geschenk des Heiligen Geistes. Ja? Aber wir brauchen die Perspektive von unserem Herrn Jesus Christus, denn er war auch selber vom Bösen umgeben, bis zum Kreuze, ja, und bis zu seiner Kreuzigung, seine Auferstehung auch. Und hat eben dann am Kreuz böse Sünde, Tod und Teufel und alles Böse für ein für alle Mal besiegt und ist dann eben in den Himmel gefahren, in körperlicher Form, ja, und hat uns dann den Heiligen Geist geschickt, wenige Zeit später. Und wir haben den Heiligen Geist als Waffe. Und wie gesagt, geht nochmal rein. Wenn ihr mehr über den Heiligen Geist wissen wollt, wie er wirkt, dann könnt ihr das nachlesen, was Jesus uns lehrt, im Johannesevangelium, Kapitel 14, 15 und 16. Johannesevangelium, Kapitel 14, 15 und 16 und erklärt uns, wie uns der Heilige Geist hilft. Ja, und überhaupt im Neuen Testament sehen wir auch, wie besonders in der Apostelgeschichte, wie der Heilige Geist wirkt, in den ersten Kapiteln im Leben von Petrus und dann auch durch Paulus dann, ja, in seiner Missionsarbeit, in seinem Leben und Wirken. Ja, das sind dann die Waffen. Und Paulus hilft uns nochmal zu verstehen, ich habe es ein paar Mal schon mal wiederholt, aber im Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 10 bis 20, im Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 10 bis 20, geht rein, da sehen wir die ganze Bewaffnung, also Gottes Waffen, die wir uns tagtäglich, die uns helfen, das Böse zu überwinden mit Gottes Hilfe. Ja, im Epheserbrief, Kapitel 6, 10 bis 20. Und Gottes Wort, die Bibel, ist ein ganz wichtiger Bestandteil dessen. Und ja, darauf kommt es an. Ohne diese Rüstung sozusagen sind wir komplett, wenn wir nicht komplett ausgerüstet sind, dann kann der Teufel, der Satan, das Böse unsere Herzen erhärten und versuchen, unsere persönliche Beziehung mit Jesus Christus zu beeinflussen. Er kann sie nicht lösen oder brechen, er kann unsere Beziehung nicht auflösen, Aber er kann sie beeinflussen. Und das ist wichtig, das wollen wir nicht. Und ja, das sind eben die Waffen hier, die Paulus auch hier im Korintherbrief anspricht. Und zu verstehen, dass Jesus Christus uns genau zu diesem Zwecke, dass wir vom Bösen umgeben sind, uns hilft, mit gottgegebenen Waffen vorzugehen. Ja, und nicht in eigener Kraft zum Beispiel oder mit unserem eigenen Dasein, in unserem eigenen, ja, in unserer eigenen Stärke oder was wir glauben, was wir selber tun können ohne Christus, das funktioniert nicht. Ja? Und darauf kommt es an. Und lieber Jesus Christus, wir danken dir für deine Waffen, die du uns gegeben hast, ja, den Heiligen Geist, Gottes Wort und auch, dass wir tagtäglich zu dir kommen können in Wort und Gebet und dass du uns hilfst, nicht nur in unserer persönlichen Beziehung zu wachsen, sondern uns auch zu sagen, wenn wir Entscheidungen treffen oder treffen müssen, welches denn nun der richtige Weg ist. Und was du uns ins Herz sprichst, ist immer der beste Weg und wird niemals zum Beispiel die 10 Gebote in irgendeiner Weise beeinträchtigen oder kompromittieren. Und ja, wir danken dir für dein Wort. Und all das, was du für uns am Kreuz getan hast, das, was wir nie tun können, niemand tun kann, aber du für uns getan hast, weil du unser liebender himmlischer Vater bist und uns hilfst und uns einlädst, in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen, tagtäglich aufs Neue. Wir danken dir, Herr Jesus, und beten dies in deinem Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.